Das ist der erste Teil einer kleinen Reihe, die wir uns überlegt haben, wo noch viele weitere Gäste kommen sollen und hoffentlich auch kommen werden. Eine Reihe, mit der wir denken, ein Konzept ein bisschen mit euch zu diskutieren. Heute gibt es wenig Diskussion, dafür aber einen Film. Was in den letzten 200 Jahren als politisches Konzept bekannt wurde, gleichzeitig in den letzten 5 Jahrzehnten, vielleicht sogar insgesamt im letzten Jahrhundert, also in den letzten 100 Jahren, nochmal eine andere Komponente wieder stärker erfahren hat, nämlich als kulturelle Praxis. Es geht um Anarchie, es geht um den Anarchismus. Und wir wollen längerfristig, auch wenn es erstmal hier um die Geschichte der Anarchie geht, eigentlich uns fragen, ob mit dieser Idee, die mit dem Namen Anarchie verbunden ist, heute sich noch was anfangen lässt. Das wird sich alles herausstellen. Die Einführung ist heute sehr grundlegend gehalten. Das heißt, ich möchte so sehr knappe Reflexionen vorstellen zum Begriff der Anarchie, was das eigentlich ist, was das nicht ist, was so ideologische Verformungen sind, Vorstellungen, die allgemein herrschen, Vorstellungen, die allgemein nicht herrschen, aber herrschen sollten, wenn man über Anarchie nachdenkt. Und dann gibt es tatsächlich so einige gar nicht in die Tiefe gehende historische Ecksteine zum Anarchistischen in der Menschheitsgeschichte. Dann werde ich noch ein wenig mehr ausführen, weil das natürlich eine große Rolle spielte, vielleicht heute nicht mehr so, bis in die 70er, 80er Jahre noch hinein des letzten Jahrhunderts, das Verhältnis von Anarchismus und hauptsächlich Marxismus, respektive Marxismus-Leninismus. Dafür habe ich auch zwei Lexika mitgebracht, nämlich einmal das philosophische Wörterbuch des Marxismus-Leninismus und der Soziologie, auch aus der DDR, mit interessanten Definitionen und Nicht-Definitionen zur Anarchie, aber das kommt dann zur gegebenen Zeit. Wenn ich mich denn warm geredet habe, bin ich auch schon fertig und es gibt eine kleine Pause. Die Gelegenheit bietet, sich ein Getränk zu holen oder sonst wie irgendwie zu vergnügen. Nach der Pause geht es weiter mit einem kleinen Text, den ich vortrage zu Rudolf Rocker. Der Text ist eine Einleitung für einen Film, den wir dann sehen werden, ein Dokumentarfilm. Rudolf Rocker, Anarchist und Buchbinder. Und ich werde dann eben in diesem kleinen Text auch noch was über Rudolf Rocker und Millie, seine Frau, sagen. Und es gibt schon mal vorweg hier diese sehr schlecht und lieblos gestaltete Diaschau, die sich nach, weiß ich nicht, 8 Bildern wiederholt. Da gibt es 2 Bilder. Einmal eine Menschengruppe mit roter Fahne vorwegtragend und dann 2 Personen vor einem Buchregal kniend oder in einer Bibliothek lesend. Dies hier zum Beispiel, das sind beides Bilder von dem Sohn von Rudolf und Millie, Fermin Rocker, der auch in dem Film interviewt wird, den wir dann sehen, sofern ihr Lust habt. Dann gibt es, um das auch noch gleich vorwegzunehmen, so ein paar Screenshots von der Google-Suchseite, wenn man entweder Anarchy oder das dritte, was ich eingegeben habe, ist Anarchy Art eingibt, zu sehen bekommt, nämlich mehr oder weniger dasselbe recht, eigentlich sehr fantasielose Stilisierung des anarchistischen Gedanken mit A im Kreis, aber das seht ihr ja selber. Und das soll auch ein bisschen darauf hindeuten, dass es mir durchaus darum geht, jetzt hier nicht nur so eine Geschichte der Anarchie abzufeiern, sondern auch ein paar kritische Nachfragen zu stellen oder sich zu überlegen, ob es eigentlich Sinn macht, diese Gedanken, die mit der Anarchie, dem Anarchismus verbunden sind, so konfrontativ gegen andere sozialistische, emanzipatorische, politische Ideen zu stellen. Wenn man, was ja auch in dem Ankündigungstext zur Reihe auftaucht, das Wort Anarchie nachschlägt in Lexika, dann findet man natürlich Definitionen, die geprägt sind von den Verhältnissen, in denen diese Lexika erscheinen. Das ist bemerkenswert, dass gerade dann auch die Duden-Redaktion bei einem Wort wie Anarchie sehr ungenau verfährt und nicht klar übersetzt, was das Wort meint, auch im politischen Sinne. Anders als wenn es um selbst Sozialismus oder Kommunismus geht. Gemeinhin ist die Rede von Herrschaftslosigkeit, die sich mit dem Gedanken der Anarchie verbindet oder mit dem Zustand der Anarchie verbindet. Und eher schon selten, aber dann auch häufig gibt es den Hinweis, dass also der Staat abgelehnt wird, beziehungsweise die Staatsgewalt, was eigentlich eine recht bemerkenswerte Differenz ist, nämlich zur Frage führt, ob es im Anarchismus tatsächlich um die Abschaffung des Staates geht oder eben nur um eine besondere Struktur, die mit dem modernen Staat verbunden ist, nämlich eine besondere Form der Gewalt, die sich im Politischen manifestiert. Und was man in diesen Definitionen meistens findet, ist der Hinweis, dass es halt Chaos ist und dass eigentlich auch diejenigen, die in irgendeiner Weise für Anarchismus oder Anarchie gekämpft haben, eher so ja, chaosbefürwortende Menschen sind und dann selber mit diesem Zustand der Herrschaftslosigkeit auch eher sowas wie Gesetzeslosigkeit meinen im Sinne von ein gewollt chaotischen Zustand, in dem quasi so Verhältnisse wie bei Mad Max herrschen, gehuldigt werden. Das ist natürlich Unsinn und bringt aber gleichzeitig schon eine ganze Reihe von weiteren Problemen mit sich. Also die Übersetzung des griechischen Wortes Anarchie mit Herrschaftslosigkeit ist natürlich so gesehen nicht verkehrt, aber die Frage ist eben, warum Anarchie Anarchie heißt und nicht etwa Apolitik oder Antipolitik. Also warum nicht mit dem Wort der Anarchie schon von vornherein der Staat ausgeschlossen ist. Tatsächlich geht es um Herrschaft im allgemeinsten Sinne, aber doch in einer gesellschaftlichen Form. Und da möchte ich so als Arbeitsdefinition vorschlagen, dass die Idee der Anarchie sich explizit auseinandersetzt mit der Regierung und mit dem Regiertwerden und eigentlich meint eine Herrschaftskritik, also zwar schon eine sehr grundsätzliche allgemeine Herrschaftskritik, die sich aber fokussiert auf das Regiertwerden. Was das für Konsequenzen hat, werde ich später auch noch mal kurz sagen, weil diese Idee, regiert zu werden, bei einigen Theoretikern so in den letzten 40 Jahren wieder sehr beliebt geworden ist, auch mitunter dann rezipiert von Anarchisten. Die Idee, die Herrschaft des Regieren des Staates in Frage zu stellen, grundsätzlich in Frage zu stellen, ist natürlich eine neuzeitliche Idee, so wie dann auch explizit anarchistische Bewegungen erst in der Neuzeit oder in der Moderne auftauchen der letzten 200 Jahre. Auch das, was so in die Waagschale geworfen wird, was man denn letztendlich haben möchte, wenn staatliche Zwänge, Regierungszwänge verschwunden sind. Es geht um ein sehr zentraler Begriff in allen emanzipatorischen, libertären Theorien, und der Begriff des Libertären deutet das auch schon an, nämlich um Freiheit, Freiheit des Individuums. Das ist vielleicht schon ein Erkennungsmerkmal für Anarchismus, dass er sehr in all seinen Schattierungen sehr stark fokussiert den Einzelnen, die Einzelne, das Individuum, was ja das Unteilbare ist, also sozusagen die letzte Instanz von Subjektivität in einer Person, in einem Menschen. Im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel auch dem Marxismus, anderen sozialistischen Formen, Marxismus, Leninismus, wo ja weniger der Einzelne die Einzelne, sondern vielmehr die Partei oder dann eben auch die Gemeinschaft oder Gesellschaft oder schließlich auch der Staat im Vordergrund steht. Das ist nicht unwichtig, sofern das eben eine moderne Idee ist, weil auch diese Vorstellung vom Individuum erst mit der Moderne sich entwickelt haben Und dasselbe gilt auch für den grundsätzlichen Rahmen, den man da findet, nämlich die Gesellschaft. Auch die Idee der Gesellschaft ist eine recht neue Idee, die es vor zum Beispiel 400 Jahren, selbst 300 Jahren noch nicht so gegeben hat, wie wir heute selbstverständlich davon ausgehen, dass wir irgendwie in einer Gesellschaft leben. Und dieses Verhältnis bildet dann eben Dreieck, also Staat, Individuum und Gesellschaft. Dazwischen gibt es noch andere Begriffe, die für eine Theorie und Praxis des Anarchismus wichtig sind. Sehr zentral, ich habe es eben schon gesagt, die Idee der Freiheit natürlich, aber dann auf Seiten der Herrschaft Zwang, das in der Regel so ein bisschen schärfer gefasst mit dem Begriff der Gewalt. Und das ist, ja, Fußnote dazu sehr wichtig, weil eben mit der Ablehnung der Staatsgewalt sich meistens auch die zweite Frage stellt, nämlich wie man gegen diese Gewalt vorgeht. Also da unterscheiden sich verschiedenste anarchistische Strömungen, das ist ja vielleicht auch nicht unbekannt, bis hin zu eben dann doch sehr militanten Anarchisten, die sich tatsächlich dann aufs Bombenbauen verstanden haben und das auch als nicht nur Teil ihrer politischen Praxis sahen, sondern die Resultate auch als Teil des Zustands sahen, den sie herstellen wollten, bis hin zu eben sehr pazifistischen, gewaltablehnenden, gewaltfreien anarchistischen Strömungen, die es ja auch zum Beispiel in der Bundesrepublik immer noch gibt, vertreten etwa in der, vom Namen wird es deutlich, Graswurzelrevolution auch als Zeitschrift und Gruppe. Und dann mit Gesellschaft zusammen geht es auch immer um Gemeinschaft. Ist natürlich nicht ganz richtig zu sagen, wie ich das eben so lapidar gesagt habe, die Idee der Gesellschaft ist erst in der Moderne geboren, also retrospektiv finden wir auch schon in allen möglichen frühzeitlichen menschlichen Formen des Zusammenlebens sowas wie Vergesellschaftung und Gemeinschaft und auch natürlich Formen der Individualität, der Einzelinteressen, die sich irgendwie gegen Gemeininteressen durchsetzen. Aber doch sehr wichtig ist zu sehen, dass sozusagen die Problematik von Herrschaft, die Problematik der Regierung, die mit der Idee der Anarchie verknüpft ist, erst sich in dem Maße auch als Problem überhaupt herausstellt, wie wir es mit sehr modernen Formen der Herrschaft zu tun haben, die nicht anders zu denken sind, als eben gerade in diesen neuzeitlichen Verhältnissen, die sich mit dem Staat, mit der Vergesellschaftung und schließlich auch ganz großes Thema, aber oft ausgespart bei anarchistischen Theorien, dem herausbilden, was dann als politische Ökonomie bezeichnet wird oder heute so grob als Wirtschaftsleben, Produktionsverhältnisse. Bereits in der Antike gibt es Menschen, die in irgendeiner Weise nicht nur, das könnte man sogar in die Frühzeit zurückverfolgen, anarchistisch leben, also in Gemeinschaftsform leben, die weitgehend frei sind aus heutiger Perspektive von den Herrschaftsverhältnissen, wie wir sie jetzt kennen, Zwangverhältnissen, wie wir sie jetzt kennen. In der Antike gibt es etwa bei den Kynikern, den Zynikern, die Idee der Anarchie, das sind sozusagen die Hunde, wenn man das übersetzt aus dem Griechischen, die sich also bewusst mit so einer Form des Lebens auch gegen das offizielle Leben abgesetzt haben. Ist natürlich immer wichtig zu sehen, wer hat in der Gesellschaft überhaupt die Position, sowas wie eine anarchistische Idee zu formulieren. Das wird auch nochmal wichtig, soweit wir in die Gegenwart kommen. Ich bin ja jetzt hier vorgestellt worden als Hausphilosoph und Hochschulreferent und so, also vorgestellt worden als das, was ich bin, nämlich Kleinbürger. Das ist eine Zuschreibung, die oft gerade von Marxismus, Leninismus auch an den Anarchismus gemacht wurde. Das ist eine kleinbürgerliche Strömung. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass in der Regel die Menschen ein Interesse haben, sich von der Herrschaft zu befreien, die am meisten von ihr betroffen sind, die im Elend leben, im Dreck leben, unter Terrorbedingungen eigentlich nicht mehr leben, sondern nur noch vegetieren, bis sie dann umgebracht werden. Und auch da kann man klar sehen, das, was den Anarchismus, um es ein bisschen ja dann auch zynisch zu sagen, interessant macht, ist, dass er sich eben auch erst in der Moderne wirklich herausbildet als eine Bewegung der Menschen, die auch bemerkenswerterweise erstmal überhaupt keine Theorie braucht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls, der im Anarchismus da ist, dass es eben ein Versuch ist, Bedingungen des Lebens zu verändern, zu verbessern, abzuschaffen, zu revolutionieren, ohne dass es eine theoretische Reflexion darüber liegt, es gibt, wie das zu passieren hat, was so die Strategien sind, sondern dass das mehr oder weniger auch aus der unmittelbaren Erfahrung kommt eines beschissenen Lebens, was nicht länger sein soll. Damit ist es heute nicht leichter geworden. Ja, das kann man auch schon mal vorwegnehmen. Also die Varianten, in ein beschissenes Leben zu führen, sind recht facettenreich und längst nicht mehr darauf beschränkt, dass man nichts zu essen hat und nichts zu trinken hat und kein Dach über dem Kopf hat. Wir hatten es eben vom Kirchentag. Tatsächlich ist die Frage der Religion insgesamt höchst ambivalent im Anarchismus. Gerade das Mittelalter, was ja nun mal sehr kirchlich, wenn wir vom europäischen Mittelalter sprechen, christlich geprägt ist, ist gerade, was eher so ketzerische Strömung im Christentum angeht, Sekten angeht, voll von anarchistischen Impulsen, die es immer wieder gibt. Eine starke Strömung ist der sogenannte Schileasmus. Greifen da eine jüdische Idee auf, die wir nur als sehr pervertierte kennen vom Nationalsozialismus, nämlich die Rede vom Dritten Reich. Also das Warten auf das dritte Jahrtausend und damit die Erwartung, eine messianische Erwartung der Erlösung, das ist sehr stark geprägt gewesen, auch gerade im Religiösen, von anarchistischen Vorstellungen, Jesus selber, andere religiöse Figuren, der Messias sowieso, als genau die Personifizierung einer Idee von Herrschaftsfreiheit und gleichzeitig natürlich auch einer Erwartung von einem Leben ohne Leid und Unterdrückung. Das ändert sich, auch hier ist wichtig, der Unterschied zu den Formierungen anarchistischer Bewegungen in der Neuzeit. So heißt ja auch diese Veranstaltung des Nuller Crux, Nuller Corona, also kein Kreuz, keine Krone. Manche kennen das ja dann nur noch von Deichkind, ne? Kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen. Hier haben wir die Parole genommen, kein Kreuz, keine Krone, kein Bock. Das ist eigentlich ein Spruch gewesen, der auf dem ehemals adligen dann Bauernführer Florian Geyers Schwert gestanden hat. Also nicht mit lieber was zu saufen und kein Bock, sondern nur dieses Nuller Crux, Nuller Corona. Auch interessant ist eigentlich ein sehr entscheidender Hinweis, der für den Anarchismus sehr wichtig ist, damals noch fehlte, nämlich, dass es auch kein Vaterland gibt und keine Nation gibt. Ein sehr, auch mitunter Streitpunkt sogar, aber doch eigentlich ein klares Ziel, müsste man sagen, innerhalb der anarchistischen Idee, dass jede Form von Grenzziehung, Nationalität und Staat eben auch im Hinblick auf seine Territorialansprüche abgelehnt wird. Es hat aber damit zu tun, dass eben so die moderne Idee des Nationalstaats sich ja erst langsam mit der Französischen Revolution ergibt, also 1789, und sowas wie Nuller Crux, Nuller Corona noch eigentlich unter der, Herrschaft des Reiches stattfindet. Und diese Reichsidee ist politisch ganz anders gelagert als das, was wir heute kennen als Staatsmacht und Staatsgewalt. Sehr entscheidend. Achso, vielleicht kann man das noch dazu sagen, so, es gibt dann auch das sieht man ja an diesen Bildern, die ja immer kommen, und das ist ja auch allen bekannt, also die Farbe des Anarchismus, die Farbe der Anarchie ist schwarz und die Fahne ist schwarz, gibt dann immer noch die Mischung mit der roten Fahne dazu, schwarz und rot für die Anarcho-Syndikalisten, also die dann doch sehr arbeiterbewegungsorientiert und gewerkschaftsorientiert Politik gemacht haben, die schwarze Farbe ist ein Gerücht, kommt sozusagen aus der Kirchenkritik der Anarchisten, das nämlich gelegentlich, das wird dann entweder russischen Bewegung zugeschrieben oder dann auch nochmal einer spanischen Revolution, den schwarze Mönchkutten tragenden Kirchenvertretern, die eben diese Mönchskutten ausgezogen wurden und die dann umgebracht wurden oder was auch immer mit denen passierte, jedenfalls, dass man sozusagen das als Fahne dann genommen hat oder eben auch in direkter Anspielung an den Tod Aber das sind, glaube ich, nur Gerüchte beziehungsweise Anekdoten, die nicht sonderlich relevant sind für das, was heute auch diskutiert werden sollte unter dem Begriff der Anarchie. Ein ganz zentrales Merkmal anarchistischer Ideen ist, so wie es denn auch problematisiert wird, gerade in der Gegenüberstellung mit der Marx'schen Theorie im 19. Jahrhundert, und da spielt hauptsächlich dann, eigentlich spielen zwei Namen eine Rolle, aber ein Name wesentlich, das ist Michael Bakunin, ein weiterer Name, der auch eine Rolle spielt, ist Proudhon, aber gerade in dieser Gegenüberstellung von Bakunin und Proudhon auf der einen Seite und Marx, ein Begriff wird da sehr zentral, nämlich dass der Anarchismus in seiner Vorstellung, was Freiheit bedeutet, eher utopisch ist. Das wird dem Anarchismus als von marxistischer Seite oder von anderen Sozialisten, die sich dann eher als wissenschaftlich bezeichnen. Es gibt ja von Friedrich Engels diese Schrift, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, eher als Nachteil angerechnet. Also der Anarchismus, wie ich das eben auch schon skizziert habe, theorielos, aktionistisch, geht einfach drauf los und hat dann sehr, in so einem negativen Sinne utopische Vorstellung von irgendeinem Idealreich oder irgendeinem Leben nach der bestehenden Ordnung, die man hat, die sich also angeblich nicht begründen lassen aus der bestehenden Ordnung. Das wiederum ist ja sehr wichtig für das, was dann so als wissenschaftlicher Sozialismus bezeichnet wird, dass man nicht nur weiß, wie die bestehenden Verhältnisse zu kritisieren sind und wo überhaupt die Kritik anzusetzen hat, sondern dass man gleichzeitig auch weiß, was überhaupt möglich ist und wie sich aus der Umwälzung des Bestehenden heraus eine bessere Welt einrichten lässt. Und da eben die Behauptung, der Anarchismus könne das nicht, aber gleichzeitig hat sich spätestens dann auch nach dem Scheitern des Realsozialismus gezeigt, dass diese utopische Dimension gerade in der Formulierung einer anarchistischen Idee einigermaßen interessant und wichtig ist und nicht so ohne weiteres übergangen werden kann. Und es gibt ja auch sehr viele, die dann mehr oder weniger zwischen Kommunismus und Anarchismus stehen und auch gerade diesen utopischen Aspekt nochmal deutlich machen. Gleichwohl hängt aber daran, was sehr wichtig ist für die, etwas sehr Wichtiges für die Differenz zwischen dann doch eher marxistisch orientierten Ansätzen und anarchistisch orientierten Ansätzen der politischen Praxis. Eine erste Theoretisierung der anarchistischen Idee findet man bei William Godwin. 1756 bis 1836 hat er gelebt. Das sind Lebensdaten, die machen ihn zum Zeitgenossen sowohl von Immanuel Kant als auch von Hegel. Nur damit man da mal so zwei Namen hat, die ein bisschen einordnen. Inquiry Concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness. Da gibt es dann unterschiedliche Untertitel. Ich weiß nicht, wie die zustande kommen. General Virtue, manchmal auch ist da von Moral die Rede. Und auch dieses Wort Happiness taucht nicht immer auf, aber ist gleichzeitig ein sehr interessanter Hinweis, um was es da geht. Also ganz klar haben wir bereits 1793 erschien diese Schrift, eine Idee davon, dass, also in England gab es eine Revolution, die Französische Revolution ist gewesen, auch in Italien gab es eine Revolution, Europa ist geprägt von diesen Revolutionen. Dass es also jetzt darum geht, sich mit dieser neuen Formation des Staates als Republik, als vielleicht wiedererrichtete republikanische Monarchie, als irgendeine Form des Parlamentarismus, der bürgerlichen Gesellschaft auseinanderzusetzen und das zu kritisieren und da deutlich zu machen, das ist nicht alles, was man hat. Also die Rechtsstaatlichkeit ist nichts, was man ohne um und wunden verteidigen sollte. Und der Verweis auf Happiness ist natürlich sehr zentral, finden wir auch in der amerikanischen Verfassung. Aber als Gedanke, der gerade auch dieses utopische Moment des Anarchismus ausmacht, nämlich eine Idee von Freiheit, die verbunden ist mit der Vorstellung von Glück und einem glücklichen und zufriedenen Leben, was nicht unbedingt zum Beispiel zumindest in den Varianten des Realsozialismus ganz oben oder auch nur in der Mitte irgendwelcher Forderung gestanden hat, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Zu Goodwin noch weitere zwei Namen, die sehr wichtig sind, um auch etwas deutlich zu machen, sobald man sich mit dem Anarchismus beschäftigt, auch wenn ich heute sehr viel Männer wieder erwähne. Man trifft viel mehr, überproportional mehr als bei anderen Theorien, Denkansätzen, versuchen sich in die bürgerliche, eben auch patriarchale Gesellschaft einzumischen, auf Frauen. Auch wenn man Goodwin erwähnt, muss man eigentlich immer mit dazu erwähnen, seine erste Frau, Mary Wollstonecraft, die mehr oder weniger so als die Begründerin des modernen Feminismus gesehen werden kann, gilt übrigens auch schon für mittelalterliche anarchistische Strömungen. Auch da, wenn wir über Utopien reden, sind wir bei Christine von Pizan zum Beispiel mit Thomas Morus zusammen und so weiter. Aber jetzt bei Goodwin haben wir also die Mary Wollstonecraft, und die beiden haben in ihrer Ehe, beide übrigens dann auch absolute Gegner der Ehe, muss man dazu sagen. Goodwin sagte, die Ehe ist ein Gesetz, und zwar ein sehr schlechtes. Die haben eine Tochter, die auch sehr berühmt geworden ist, nämlich Mary Shelley, die Frankenstein geschrieben hat. Ja, also was übrigens natürlich auch nochmal so ein Licht darauf wirft, wir sind immer noch eigentlich in einem sehr bürgerlichen Milieu. Das darf man nicht vergessen. Es wird ja hoffentlich dann bei der nächsten Veranstaltung mit Lucio schon mal ein anderer Wind erwähnen, dass eben auch klar wird, gerade die anarchistische Bewegung ist eine in all ihren Facetten, die sehr stark von der Praxis aus argumentiert. Bei Goodwin gibt es bereits ein weiteres Motiv, was meines Erachtens das Wichtigste ist, was den modernen Anarchismus prägt und auch bis heute den Anarchismus aktuell macht, nämlich eine Gewaltkritik, Ablehnung von gewaltvollen Revolutionen. Das ist jetzt nicht das, was ich meine, sondern dass darüber sich auseinandergesetzt wird mit der Frage der Autorität. Ja? Also dass die anarchistische Theorie und Praxis eigentlich die einzige in ihrer Form, wenn man sie darauf bringt, die einzige emanzipatorische Kraft ist, die tatsächlich sich die Kritik von Autorität zum Gegenstand genommen hat und das versucht hat, auch konsequent umzusetzen. Und zwar auch in der Struktur der Bewegung selber. Ja? Also wenn man jetzt eben doch nochmal Marxismus, Leninismus nimmt oder Realsozialismus nimmt, ist ganz klar, da haben wir mit einer Parteistruktur zu tun, mit Bürokratie zu tun, da gibt es Autoritäten, da gibt es auch in der Idee, wie die Arbeiterbewegung funktioniert, kaum eine Reflexion darauf, was der Arbeiter macht, wenn er vom Parteitreffen oder von der Arbeit nach Hause geht und in der Familie passiert und so weiter. Und der Anarchismus hat eigentlich sehr früh und von Anfang an eben in der Moderne dem immer entgegengesetzt, gerade in dieser Option Befreiung des Individuums als Selbstfreigabe von Individualität, dass es auch und sehr zentral gehen muss um eine Kritik von Autorität oder zumindest Autoritarismus, also eben auch institutionell verfestigten Ideen der autoritären Gewalt. Das bringt, so schön das vielleicht klingen mag, gleichzeitig den Anarchismus in Berührung mit unsozialistischen, unemanzipatorischen Auswüchsen der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich den Liberalismus. Es hat sogar einige Überschneidung gegeben, bereits im 19. Jahrhundert, zwischen Anarchisten und eben einem sehr liberal forcierten Kapitalismus, die sich dann auch fortsetzen in so fast schon sektenartigen Gemeinschaftsvorstellungen. Nur, dass das erwähnt sei am Rande. Jetzt will ich versuchen, doch nochmal diese Unterschiede zwischen Anarchismus und Marxismus so ein bisschen deutlicher zu fassen. Also natürlich stelle ich jetzt nicht Marxismus vor, wie Marx ihn formuliert hat, sondern nehme erstmal das Schlimmste, was man machen kann, nämlich ein antimarxistisches Buch, was sich aber marxistisch-leninistisches Wörterbuch schimpft, der Philosophie. Und da haben wir im Stichwort Anarchie, was sehr kurz abgehandelt wird, eigentlich Herrschaftslosigkeit, fehlender Staatsgewalt, Gesetzlosigkeit, auch Planlosigkeit, Chaos, Unordnung. Ja, so viel zur Anarchie. Und dann gibt es den Begriff Anarchismus, da lese ich nur den ersten Satz vor, das geht dann schon über mehrere Seiten und da heißt es utopisch-kleinbürgerliche pseudorevolutionäre Ideologie und Bewegung, die im Gegensatz zum wissenschaftlichen Sozialismus den organisierten politischen Klassenkampf wie überhaupt jede politische Organisation, Disziplin und Autorität ablehnt und die Realisierung der in Anführungszeichen absoluten Freiheit, der Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der Gesellschaft von der Abschaffung aller staatlichen Machtorgane und Zwangsmittel erwartet. Also erwartet im Sinne von nicht nachweisen kann, dass es passiert, sondern einfach mehr blauäugig als irgendwie belegt davon ausgeht. So, und dann hatte ich ja gesagt, ich habe auch noch das Wörterbuch, marxistisch-leninistische Wörterbuch der Soziologie dabei. Ich habe es einfach mal mitgebracht, weil interessanterweise, wenn man jetzt denken sollte, okay, das ist sozusagen immerhin noch die philosophische Klärung, ja, da hat man den Begriff und weiß dann, den wenigstens philosophisch abzuwehren, dadurch, dass man ihn als kleinbürgerlich, ideologisch und sonst wie bezeichnet. Im marxistisch-leninistischen Wörterbuch der Soziologie kommt Anarchie nicht vor. Ja? Ich habe es trotzdem mitgebracht, damit man auch einen Eindruck, also hiervon gibt es 3 Bände, ne? Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil jetzt kann man sich fragen, womit sind denn 3 Bände Philosophie gefüllt, wenn gleichzeitig in der DDR so klar ist, dass alles, was nicht dem wissenschaftlichen Sozialismus entspricht, ohnehin kleinbürgerlich ist und dann so abgehandelt werden kann. Es nur für die es interessiert, das ist jetzt die Rowohlt-Ausgabe, die im Westen erschien, also das sind aber 3 solche Bände von dieser Stärke. Von unter anderem Manfred Buhr herausgegeben, der eine sehr gute Kant-Einführung bei Reclam veröffentlicht hat, das sei nur mal am Rande erwähnt. Die DDR-Philosophie, die Philosophie des wissenschaftlichen Sozialismus hat sich dann weitgehend auch mit Logik beschäftigt und damit sind diese 3 Bände auch gut gefüllt, dass da irgendwelche, formal logischen Aussagen hin und her begründet werden und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ein Band Soziologie reicht nicht, um wenigstens mal zu erwähnen, dass Anarchismus auch als zumindest dann utopische Form der Vergesellschaftung angedacht wurde. Das ist ein bisschen merkwürdig, zumal Marx selber sich ja eben auch mit den Anarchisten auseinandersetzt, zum einen, und die natürlich in ihrer politischen Form kritisiert, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo die dann auch nicht mehr zusammenarbeiten, was sie am Anfang getan haben. Und Marx benutzt das Wort der Anarchie auch zur Charakterisierung der kapitalistischen Produktionsweise mehrfach. Also mindestens das wäre ein Grund gewesen, das wenigstens mal zu erwähnen in diesem Soziologie-Wörterbuch, nämlich wo Marx von der anarchischen Produktionsweise redet und damit tatsächlich meint, dass der Kapitalismus eigentlich in seiner Logik zwar Gesetzen folgt, aber in seinen Auswüchsen dann doch eher chaotisch und unberechenbar sich vollzieht, so wie wir das ja heute auch haben. Das verweist auf eigentlich den interessanten Gegensatz zwischen Anarchisten und Marxisten, zumindest im 19. Jahrhundert, zumindest zu Marx-Zeiten und Engels-Zeiten und Bakunins und Proudhons Zeiten. Gilt auch für Proudhon, was ich jetzt sage. Nämlich ich habe jetzt gesagt, der Anarchismus hat auch eine Praxis und man wird das auch erstmal so formulieren können, ohne weiteres. Es gibt von Aristoteles die Unterscheidung zwischen Theorie, Praxis und noch was Dritten, nämlich Poesis oder Poiesis. Und was als Begriff in die Poetik eingegangen ist, also in die Dichtkunst eingegangen ist. Und das ist eigentlich ein Unterschied zwischen Praxis und Poesis, nämlich das poetische Tun und Machen ist immer ein selbstständiges Tun oder wird gedacht als selbstständig, selbstschöpfendes, schöpferisches Tun. und ist insofern von der Theorie und Praxis unterschieden, dass es eine andere Form der Wissenschaft ist, jetzt in so einem Sinne von sich Wissen zu verschaffen über die Welt, sich in der Welt orientieren zu können. Also die Theorie wäre sowas wie Geometrie, die Praxis wäre eben sowas wie Politik und das poetische Handeln wäre eben etwas, was nicht versucht, eine Gegenpolitik aufzubauen, sondern könnte man sagen, gesellschaftliche, ja, jetzt will ich schon wieder Praxis sagen, gesellschaftliches Handeln ganz anders zu konstituieren, also eben über eine, wie ich das vorhin mit dem Begriff des Individuums auch meinte, Selbstverwirklichung, die aber immer gleichzeitig auch eine Mitgestaltung der Lebensverhältnisse anderer sind, also doch vielleicht eher den Begriff der Gemeinschaft akzentuiert gegen den Begriff der Gesellschaft. Marx bekanntlich hat als Hauptwerk sein Kapital, 1867 erscheint der erste Band und da geht es, wie das im Untertitel heißt, um die Kritik der politischen Ökonomie. Das ist also sehr zentral, dass der sogenannte wissenschaftliche Sozialismus sich beschäftigt mit den Produktionsverhältnissen als revolutionäres Subjekt, deshalb auch die Arbeiterklasse bestimmt oder den Arbeiter, das Proletariat bestimmt, weil das diejenigen sind, die innerhalb dieser Produktionsverhältnisse die Produktionsmittel bedienen, ihnen aber diese Produktionsmittel nicht gehören. Als Utopie, als Ziel einer befreiten Gesellschaft gibt es bei Marx, auch wenn man dann immer so Sprüche hört, das, was Marx wollte, war ja ganz gut, aber in der DDR hat man ja gesehen, dass es nicht funktionierte, gibt es bei Marx sehr wenig Äußerungen. Also eigentlich ist der Kommunismus, wie Marx und Engels das selber schreiben, kein Zustand, der hergestellt werden muss, sondern die wirkliche Bewegung. Wenn es Äußerungen gibt, die darauf deuten, wie denn nun eine kommunistische Gesellschaft auszusehen hat, dann gibt es etwa die Formulierung der freien Assoziation und das ist aber auch interessanterweise zunächst die freie Assoziation der Produzenten. Also da wird die Zielvorstellung einer befreiten Gesellschaft auch gedacht von der Kritik der bestehenden Gesellschaft, nämlich von der Kritik der ökonomischen Verhältnisse aus. Das bestimmt dann auch vor allen Dingen in den marxistischen Theorien, Marxismus, Leninismus nochmal, das Bild des Menschen. Also die Praxis ist im Wesentlichen, wie man das eben auch schon in dem einen Satz raushören konnte, den ich zum Anarchismus aus dem ML-Philosophie-Wörterbuch vorgelesen habe, die Praxis der Arbeiterbewegung selber, die Praxis der Partei letztendlich. Es braucht eine Organisation dieser revolutionären Arbeiter und das ist ganz klar dann die Partei respektive die Partei neuen Typus sogar bei Lenin, also eine Partei aus Berufsrevolutionären und das gibt es also im Anarchismus nicht. Selbstverwirklichung in dieser Weise des Marxismus, Leninismus gedacht als Selbstverwirklichung des sozialen Wesens über die Praxis, letztendlich über die Arbeit und das ist ja auch nicht unbekannt, dass gerade die vermeintlich kommunistischen, also realsozialistischen Gesellschaften einen regelrechten Kult der Arbeit betrieben haben, ne? Also was weiß ich, wie der 1. Mai da gefeiert wird, wie überhaupt der Arbeiter als Held eingeführt wird, Träger der Gesellschaft und gleichzeitig gibt es im 20. Jahrhundert kaum Regime, die stärker mehr oder weniger den Menschen einem Arbeitszwang unterworfen haben, als gerade die realsozialistischen Länder in all ihren Facetten. Freiheit beruht da mehr oder weniger auf eben die Freiheit zu diesen Produktionsverhältnissen. Auch das kennt man dann aus der pervertierten Praxis. Ich muss das nochmal sagen, es entspricht nicht genau der Marxischen Theorie, das ist klar, sondern eher dem, was daraus gemacht wurde, gerade auch um solche Bewegungen vom Anarchismus abzugrenzen. Der Anarchismus dagegen mit seiner Kritik der Herrschaft richtet sich primär nicht auf die ökonomischen Verhältnisse, es gibt auch einzelne Anarchisten, die machen das, sondern richtet sich primär auf den Staat, respektive auf jene Form der Herrschaft, wie sie die bürgerliche Gesellschaft als bürgerliche Gesellschaft konstituieren. Und das Ziel ist eben nicht dann die Befreiung der Arbeit, wenn man das so nennen will, oder die Befreiung des Proletariats als Proletariat, sondern es gibt diese schöne Formel, Kritik der Herrschaft, um tun und lassen zu können, was man will. Und auch wenn das so ein recht lapidarer Satz ist, glaube ich, dass in dem alles steckt, was den anarchistischen Gedanken ausmacht, nämlich zum einen grundsätzlich, dass die Idee der Freiheit nicht an einen geschichtlichen oder vielleicht sogar geschichtsphilosophischen Fahrplan gekoppelt ist, ne? Also beim, was genau ihn qualifiziert, den Anarchismus als utopische Theorie. Nicht wie jetzt Marx selber argumentiert, dass notwendig der Kapitalismus seine verschiedenen Phasen durchlaufen muss, um damit überhaupt die Grundlagen für eine befreite Gesellschaft zu schaffen. Tun und lassen können, was man will, da steckt drin eine Idee von Freiheit, die zu tun hat mit Willensfreiheit. Das ist etwas, was zumindest in der Praxis, im Realsozialismus dann ganz klar, aber auch in eigentlich aller marxistischen Parteipraxis keine Rolle spielt. Also wenn es einen Willen gibt, dann ist es der Wille der Partei. Und es gibt auch eine Idee der Handlungsfreiheit, die sich aber eben nicht auf eine Form der Arbeit kapriziert, sondern sehr allgemein eben im Sinne der Tat tun und lassen können, was man will, der Tat sich richtet und von daher mehr gemeinsam hat mit diesem poetischen Handeln, also diesem schöpferischen Handeln und auch mehr zu tun hat mit dem, was der frühe Marx da ja auch noch sehr eng zusammen mit verschiedenen eher anarchistisch zu nennenden Theoretikern und Praktikern, was der frühe Marx als nicht entfremdete Arbeit bezeichnet oder eben mit seinem eigentlichen Begriff der Praxis als ja, Möglichkeit des Menschen bezeichnet, überhaupt Mensch zu werden. Es gibt aber eben in diesem lapidaren Satz tun und lassen können, was man will, noch diese Komponente des Lassenkönnens. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Motiv beim Anarchismus, nämlich das Nichtstun. Ja? Also man kennt diese Lafargue-Schrift, das Recht auf Faulheit, während eigentlich das Praxisverdikt in der Marxischen Theorie immer eins ist, was auf Produktivität zielt, gibt es tatsächlich bereits hier so einen Moment des vielleicht nicht unbedingt zerstörerischen, aber eben denn doch des Negierenden, in dem eben auch das, ja, die Faulheit, das Nichtstun, etwas sein zu lassen und Chancen ungenutzt lassen, einfach warum auch immer, weil es gutes Wetter ist oder so. Ja, also als sehr zentrales Element der anarchistischen Theorie und Praxis. Bei meiner Ausgabe des sehr schönen Büchleins Was ist eigentlich Anarchie, die in den 80er Jahren zugelegt wurde, heute ist da, glaube ich, entweder gar nichts mehr drauf, außer schwarzer Umschlag mit A im Kreis. Auch bei meiner Ausgabe war noch so ein kleines Knollnasenmännchen, was auf der Wiese lag und die Frage beantwortete und einfach sagte, das. Ja, also, was ist Anarchie? Also auf der Wiese liegen und nichts tun. Vielleicht noch so eine Blume im Mund haben oder sich einen Sonnenbrand holen. Also das, meine ich, sind sehr wichtige Motive, die immer gekoppelt sind an die Vorstellung letztendlich, was der Mensch ist, was das Individuum ist, was die Gesellschaft sein soll, was die Möglichkeiten des Menschen sind, die Möglichkeiten der Individualität. Das heißt, man hat das hier mit einer ganzen Reihe von Konzepten zu tun, die sich ohne weiteres auch allgemein in der bürgerlichen Philosophie finden. Ich wollte eigentlich mitgebracht haben, weil es ein sehr kurzer Text ist, ein schöner Text ist, von mutmaßlich sogar Hegel, Hölderlin und Schelling zusammengeschrieben, das sogenannte älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus von 1797, was ein kleines Pamphlet ist, in dem die drei, vielleicht doch nur Hegel, man weiß es nicht genau, gefordert haben, dass der Staat aufhören soll, weil da ein mechanisches Räderwerk ist und dem Menschen eben keine Freiheit ermöglicht. Manche kennen das vielleicht von Friedrich Schiller in den ästhetischen Briefen über die Erziehung des Menschen von 1795. Da geht es um die Idee des ästhetischen Staates, der also nichts mehr zu tun hat mit dem bestehenden politischen Staat, sondern ein Staat ist, in dem der Mensch frei ist, weil er spielt und sich also jenseits der herrschenden Zwangsordnung bewegt. Ein Ideal, was nicht realisiert werden kann, wie Schiller das da skizziert, und Kant der eigentlich auch immanent eine Staatskritik hat, also den Staat eher so als Notlösung sah und nicht als irgendwas, was Eingang findet in das Reich der Freiheit, definiert Anarchie eigentlich sehr treffend. Ähnliche Zitate lassen sich auch bei Goethe finden. Gesetz und Freiheit ohne Gewalt. Diese Gewaltthematik im Anarchismus wird, meine ich, sehr prägend auch für die anarchistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert, auch natürlich für die Diffamierung des Anarchismus. Auch die Rote Armee-Fraktion tauchte dann als gesuchte Terroristen auf Fahndungsplakaten auf mit dem Hinweis Vorsicht Anarchisten, / Schusswaffengebrauch, also wobei die von ihrer Programmatik nun wirklich alles andere als Anarchisten waren. Gleichzeitig, also das bleibt virulent im 20. Jahrhundert noch unter einer anderen Komponente, nämlich weil ja nicht mehr so ohne weiteres anzugeben ist, was denn eigentlich die Gewalt des Staates ist. Also ist klar, wenn der Staat Menschen foltert, umbringt, beiseite schafft, herrschende Asylgesetzgebung oder sagen wir das Fehlen von Asylgesetzgebung ist eine Form von physischer Gewalt, unmittelbarer Gewalt, die angehbar ist, die kritisierbar ist, wenn der Staat auftritt mit seinem Gewaltmonopol in Form der Polizei oder richterlicher, gesetzlicher Instanzen, sind das auch Formen der häufig der sichtbaren, spürbaren Gewalt. Gleichwohl gibt es strukturelle Gewalt, gibt es Formierung von der Gewalt, die nicht nur im Verborgenen bleiben, die nicht nur anders wirken, auch auf Subjekte anders wirken, sich bemerkbar machen. Auch die Debatten kennen wir alle in Form von Depressionen, sonstigen psychischen Belastungen. Es gibt eben auch die Gewalt, die letztendlich als Autorität in den Subjekten, in den Individuen sich formiert, sogar das hervorbringt, was wir dann Individualität nennen. Also wenn Menschen gelobt werden dafür, dass sie besonders gut irgendwo durchkommen, Persönlichkeit haben, weil sie Ellbogen besitzen und sich entsprechend behaupten können, Charakterstärke haben sollen, nur weil sie andere zusammenstauchen können und so weiter, dann sedimentiert sich das da. Gleichwohl macht das deutlich, dass doch vielleicht an dieser Kritik der Gewaltverhältnisse im Anarchismus etwas überdacht werden muss, was zum Teil der Anarchismus auch schon mitbringt als Möglichkeit, dies zu überdenken. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts, vorletzten Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, gibt es den Anarchismus auch in sehr enger Verbindung, eine Verbindung, die gerade dem Marxismus sehr häufig fehlt. Eine sehr enge Verbindung zur Kunst und auch eine nicht nur Freundschaft zwischen Künstlern, die dann mit eben Courbet, der mit Proudhon befreundet war, oder Baudelaire, der auch mit Proudhon befreundet war, sondern eine, wenn man so will, Inkorporation dieser anarchistischen Idee von Antiautoritarismus, Gewaltkritik, Herrschaftskritik, Freiheitsidee und so weiter in der Kunst, in künstlerischen Mitteln. Ich habe jetzt natürlich eine sehr vage Auswahl getroffen, aber wäre vielleicht auch mal zu diskutieren, wo das heute in der Kunst geblieben ist. Angefangen auch bei der grafischen, typografischen Selbstrepräsentation des Anarchismus, sich entsprechend schöpferisch, ästhetisch, künstlerisch auch da zu behaupten. Aber nichtsdestotrotz, um den Bogen so ein bisschen abzuhaken, da wird es auch noch einiges Kleineres in dem Rudolf Rocker-Film zu geben, der genau diese Verbindung zwischen Kunst und Anarchie formiert sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter neuen Vorzeichen, nämlich gerade dem Vorzeichen einer Jugend-Pop-Populärkultur als so etwas, was man Kulturanarchismus nennen könnte, was natürlich sehr interessant ist, weil jetzt der Gedanke der Anarchie als Herrschaftsablehnung, als Staatskritik nochmal insofern offensiv, aber doch latent formuliert wird, als dass der Staat überhaupt keine Rolle spielt für die Selbstverwirklichung, sondern stattdessen eben Wert darauf gelegt wird, sich seinen eigenen kulturellen Alltag quasi nach eigenem Gesetz zu gestalten, nach eigener Ordnung zu gestalten und quasi eben eine Kultur nach Lebenskunst zu entwerfen, die eher anarchistischen Prinzipien zu folgen hat. Das wird spätestens deutlich, wo auch Symbolik der Anarchie auftaucht in der Punkbewegung und folgenden Musik- und Kulturbewegung ab Anfang der 70er Jahre und zieht sich vorher schon natürlich unterschwellig durch das 20. Jahrhundert. Man könnte jetzt von den Realisten des 19. Jahrhunderts, ich habe Courbet eben erwähnt, eigentlich eine Linie ziehen zu den Surrealisten in den 20er Jahren. Der Breton, der vorhin bei der Vorstellung erwähnt wurde, ist natürlich der Breton, der dann auch stirbt in den 60er Jahren und sich so langsam losmacht von der surrealistischen Idee, obwohl es gerade da noch in den 50er, 60er Jahren Surrealisten gibt, die sehr stark vom Anarchismus nicht nur beeinflusst sind, sondern sich eigentlich auch auf den Anarchismus berufen, ganz selbstverständlich. Man könnte weitergehen zu den Situationisten, was ein extra Thema wäre, weil die Kunst ja aufheben, respektive letztendlich beiseite schaffen, gerade um damit das zu realisieren, was die Kunst beansprucht zu sein, nämlich eine herrschaftsfreie Kritik der Herrschaft. Und wie gesagt, über den Punk könnte man weitergehen und das Ganze verdichtet sich aber dann doch zu einem Kulturanarchismus, der scheinbar in vielen Facetten passend zu scheint, für vielen Facetten passt für die Formierung des Individualismus, wie er seit den 80er Jahren die, wenn man so will, postmoderne konsumistische Gesellschaft prägt, wie wir sie denn auch heute haben. Also ein bisschen was vom Anarchismus, vielleicht nicht unbedingt in der Weise, wie man sich das jetzt vorstellt, ist hängen geblieben. Dass das aber funktioniert, also Vorstellung von Freiheit, was Formeln sind, die allenthalben in der Werbung auftauchen, heften kann an die Warenproduktion, das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr. Aber das alles so als ein sehr grober, aber doch schon mal mit einigen Begriffen vielleicht spezifizierender Abriss über die Geschichte der Anarchie zur Einführung. Jetzt mit Rudolf Rocker, den ich gleich nach der Pause nochmal vorstelle, ein bisschen konzentrierter zu seinem Werk. Eine, ja, nicht nur zentrale Figur der Geschichte des Anarchismus überhaupt, sondern auch ein Praktiker wie Theoretiker, gilt genauso für seine Frau Millie, die in sehr entschiedener Weise nicht nur Impulse geliefert haben für die Erneuerung der libertären Idee des Anarchismus, sondern ohnehin, und es ist sehr bezeichnend, dass eigentlich kaum von den beiden, Millie Wittkopp und Rudolf Rocker, die Rede ist, heutzutage, dass von beiden sehr dezidierte Auseinandersetzungen passierten mit der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, mit der europäischen Geschichte, amerikanischen Geschichte, mit auch dann der Geschichte Israels, die ja überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden, die aber ein sehr wichtiger Beitrag ohnehin sind, abgesehen auch von diesen emanzipatorischen Gehalten, für eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Es ist so, auch wenn ich über Anarchismus rede, hier gibt es ganz klar ein hierarchisches Verhältnis. Es werden keine Rückfragen gestellt. Und wenn, dann werden die auf kleinen Zettelchen geschrieben. Nein, es gibt eine kleine Pause und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Diskussionen zwar sinnvoll sind und notwendig sind, da wäre der Vorschlag, dass wir das nach dem Film machen, in einem kleineren Kreise, hier konspirativ an den Tischen, verteilt nach Arbeitsgruppen, die man dann bildet, ja. Und ich bin dann schon weg. Aber jetzt gibt's erstmal die Pause, da könnt ihr euch mit kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen, also Getränken versorgen. Dankeschön. So, es gibt den zweiten Teil, den ich kurz mit einem kleinen Text, den ich lese, einleite, bevor wir dann den Film, einen Dokumentarfilm über Rudolf Rocker sehen, Anarchist und Buchbinder. Und der kleine Text erzählt ein bisschen im Vorwege zur Person Rudolf Rockers. Mit drei Zitaten beginne ich von Rudolf Rocker, die sehr disparat zueinander sind. An die Stelle der kapitalistischen Wirtschaftsordnung wollen die Anarchisten eine freie Vereinigung aller Produktivkräfte stellen, die auf kooperativer Arbeit beruht und die als alleinigen Zweck die Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse jedes Mitglieds der Gesellschaft haben würde. Anstatt der gegenwärtigen Nationalstaaten mit ihrer leblosen Maschinerie politischer und bürokratischer Institutionen fordern Anarchisten eine Föderation freier Kommunen, die untereinander durch ihre alltäglichen Interessen verbunden sind und ihre Angelegenheiten durch gegenseitige und freie Verträge regeln. Zweites Zitat: War die Stellung der arabischen Kleinherrscher der Sache der Alliierten im Zweiten Weltkriege durchaus nicht günstig, so verwandelte sie sich später nach der Gründung des jüdischen Staates in Palästina in unversöhnliche Feindschaft, die sich heute immer mehr zu einem ungezügelten, fanatischen Hass gegen alle Fremden auswächst. Drittes Zitat: Dass ein Mensch heute als Franzose, Deutscher oder Russe geboren wird, ist lediglich eine Frage des Zufalls, auf die er vernünftigerweise keine Ursache hat. Stolz zu sein oder sich darüber zu grämen. Aus diesem Grunde sind ja die ganzen künstlich konstruierten Voraussetzungen unserer Rassetheoretiker und Nationalisten aller Kategorien und Schattierung mit ihren blöden Behauptungen von der Existenz auserwählter und inferiorer Völker so hirnverbrannt und stockreaktionär. Millie Witkup, sie lebte von 1877 bis 1955 und beeinflusste maßgeblich den Anarchofeminismus, sowie ihr Lebensgefährte Rudolf Rocker, geboren 1873 und gestorben vor 2008 ist der Text, nämlich am 19. September 1958. Also nochmal die Daten: 1877 bis 1955 beziehungsweise 1873 bis 1958. Rocker war nicht nur Wegbereiter des sogenannten Anarchosyndikalismus, also einer am freigewerkschaftlichen Klassenkampf orientierten anarchistischen Praxis, sondern hat als einer der wenigen aufs Schärfste jede Form des Nationalismus und der nationalen Identität angegriffen. Damit hat er die ansonsten etwas spröde und voluntaristische Staatskritik des Anarchismus auf eben das Problem fokussiert, dass das Verhältnis von Staat, Individuum und Gesellschaft nachhaltig und man kann nur sagen auf unmenschliche Weise geprägt hat, das Problem der Nation. Johann Rudolf Rocker wird am 25. März 1873 in Mainz geboren, tritt als Jugendlicher der SPD bei, verlässt diese aber alsbald schon wieder aus Unmut über die Parteistruktur. Der Beruf des Buchbinders bringt ihn in Kontakt mit Anarchisten, die seinerzeit noch häufig über einzelne Handwerker organisiert waren. 1893 emigrierte Rocker nach Paris, zog 1895 weiter nach London, später Liverpool und wieder London. Hier fand er im Bezirk Whitechapel in einer jüdischen Gemeinde eine neue Heimat. Hier lernte auch seine Lebensgefährtin Millie Witkup kennen. Die Einreise in die USA wird ihnen verweigert, weil sie nicht verheiratet waren. Zitat: Unsere Beziehung ist eine freie Vereinbarung. Es ist eine rein private Angelegenheit, die nur uns etwas angeht und keine Bestätigung durch irgendein Gesetz braucht. Wieder in England lernt Rocker Jiddisch, ist aktiv an der jüdisch-anarchistischen Gruppe Arbeiterfreund und verfasst zahlreiche Artikel für die Zeitung Das Freie Wort. Die nächsten Jahre, 1900 folgende, sollen die goldenen Jahre des jüdischen Anarchismus werden. Rocker, selber kein Jude, aber mittlerweile mit großem Einfluss selbst innerhalb der nicht-politischen jüdischen Gemeinde in London, wird zum Wortführer und vertritt die Anliegen dieser originären anarchosyndikalistischen Bewegung international, so zum Beispiel auf dem anarchistischen Kongress in Amsterdam 1907. In dieser Zeit lernt Rocker zudem andere anarchistische Genossen kennen, wie zum Beispiel Emma Goldman, Enrico Malatesta, Francisco Ferrer oder Peter Kropotkin. Während des großen Tuchmacherstreiks 1912, bei dem Rocker wiederum eine Schlüsselposition einnimmt, ist die Bewegung erstmals offenkundig mit Antisemitismus auch innerhalb der Arbeiterschaft konfrontiert. Gleichwohl hält Rocker, und man muss sagen mit Erfolg, an seiner Linie fest, dass nur eine Revolution, die sich aus den Kämpfen der Massen ergibt, eine gesellschaftliche Änderung möglich macht. Darin unterscheidet sich Rockers Anarchosyndikalismus im Übrigen wesentlich von etwa Bakunins Anarchismus der Propaganda der Tat. Als Revolutionär ist Rocker kein Pazifist, aber ganz klar Gegner des imperialistischen Krieges. Bereits 1914 ahnt er, dass sich die militärischen Konflikte zum Weltkrieg ausweiten werden. Eine Zeit des Massenmords, sagt er, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Als Deutscher wird er in England verhaftet und interniert. 1918 kommt er im Zuge eines Austauschs von Kriegsgefangenen über Holland zurück nach Deutschland. Seine Theorie des Syndikalismus, die er mittlerweile ausgearbeitet hat, wird im Statut der Freien Arbeiterunion FAUD aufgenommen. Mit seinem Essay »Der Bankrott des russischen Staatskommunismus« von 1921, also Lenin lebt noch, liefert Rocker eine erste luzide Kritik des Leninismus. 1922 gehört er zu den Gründungsmitgliedern der anarcho-syndikalistischen Internationalen Arbeiterassoziation, IAA. Rocker konzentriert sich gleichwohl in diesen Jahren verstärkt auf die theoretische Arbeit, publiziert einige monographische Beiträge im Verlag der gleichnamigen Zeitung Der Syndikalist. 1933 emigriert Rocker mit Milli Witkop in die USA. Hier trifft er zahlreiche seiner jüdischen Genossen wieder und schreibt regelmäßig für die Freie Arbeiterstimme, eine jüdisch-anarchistische Zeitung. Gleichzeitig arbeitet er weiter an seinem bereits Mitte der 20er begonnenen Hauptwerk Nationalism and Culture, das 1937 in Chicago erscheint und erst 1949 auf Deutsch unter dem Titel Die Entscheidung des Abendlandes publiziert werden kann. Eine bündige Kritik des Nationalismus sowie des Nationalsozialismus, die bezeichnenderweise im angelsächsischen Raum wesentlich mehr Anerkennung und Beachtung gefunden hat als in Deutschland. Weiterhin gilt Rockers Aufmerksamkeit in den 30ern freilich den Ereignissen in Spanien, worüber er ebenfalls publiziert. Rocker, der den Realsozialismus ohnehin nicht erst mit Stalin kritisierte, sondern bereits mit Lenin das Projekt zum Scheitern verurteilt sah, entwickelte nicht zuletzt als Reaktion auf die anti-anarchistischen Aktivitäten des Parteisozialismus einen Antikommunismus, dem allerdings die Differenzierung zum Kommunismus der Marx'schen Theorie fehlten. Sympathisch aus heutiger Sicht erscheint indes Rockers Abkehr von der Arbeiterbewegung, doch die Zeit des organisierten Anarchosyndikalismus scheint vorbei, auch in den USA. So wird es ruhiger in den letzten Lebensjahren von Rudolf Rocker. Seine Frau Millie stirbt 1955, Rudolf Rocker 3 Jahre später 1958. Für den Anarchismus waren jetzt andere Zeiten angebrochen. Dabei belasse ich's und wir sehen den Film, in dem das alles auch nochmal an der Person von Rocker, aber eben auch seinem Sohn Fermin und Milli Witkop nachgezeichnet wird.